sollte Gott etwas unmöglich sein? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denke am Allergrößten von Gott, und du denkst immer noch klein von ihm. Denn er ist so groß, dass er die kühnsten Erwartungen übertrifft. Noch keiner je zu Schanden ward, der auf des Herrn Hilfe harrt. Er steht zu seinem Worte. Er ruft, was fehlet, bald herbei. Er muss von Not uns machen frei. Er liebet seine Das Beten durch die Wolken dringt, des Vaters Arm uns Hilfe bringt, in seinem eigenen Sohne. Er wendet Dinge, Menschen bald, das Amen durch die Lüfte schallt, er tut nach seinem Worte. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher des ganzen Erdbodens. O wunderbares Gottes Wort, Verheißung meines Herrn, du bist ein Fels, ein sicherer Ort, auf dem ich fest kann stehen. Denn was er sagt, es wird geschehen. Ja, eher wird die Welt vergehen, als er mich je kann täuschen. Verheißen, es wird geschehen und in Erfüllung gehen, weil dein Mund es gesagt. Mein Herz kein Zweifel wagt. Ich glaube deinem Wort, es ist ein Fels, ein Ort. Was du sagst, das trifft ein, muss Ja und Amen sein. Wenn ihr etwas verzieht, ihr nach dem einen zieht, ob Glauben wird entfacht in dunkler, schwerer Nacht. Drum wart ich Stund um Stund, bis er mir selbst macht kund. Erfüllung ist geschehen, nun darf mein Auge sehen, was es geglaubt. Es ist kein Gott dir gleich, es ist kein Gott.